Sie spuren ja immer besser. Wie Fledermäuse, hart wie Tirolerbrot, zäh wie Schweineschwarte. Mäuse, antreten zum Singen. Der überaus starke Willibald war nun schon 3 Monate Mäuseboss. Inzwischen hatte er fast alles verboten. Er verbot das Klettern und Spielen in der Bibliothek. Keine Maus durfte mehr über den Globus rennen. Niemand rutschte mehr über schräg gestellte Bücher. Eines Nachts rief der überaus starke Willibald alle Mäuse zusammen. Mäuse, die Katz ist groß und getigert und ist ungewöhnlich gefährlich. So ist es. Sie trachtet uns friedliche Mäusevolk nach dem Leben. Deshalb muss bei uns alles noch schneller und noch besser gehen. Flink wie Fledermäuse, hart wie Tirolerbrot, zäh wie Schweineschwarte. Jawohl. Vor allem ist nicht gut, dass wir so wenig Ordnung haben. Ich will mehr Ordnung. Jeder auf seinem Platz. Dann wird alles schneller gehen und alles wird besser sein. Ruckzuck! Bravo. Bravo. So, bravo. Ist es. So ist es. Bravo. Boss. Bravo. Bravo. Deshalb ordne ich an, dass wir das Haus einteilen. Es frisst nicht länger jeder, wo er etwas zu fressen findet. In unserer Mäuseschar soll jede Maus ihren festen Platz haben. Punktum. Bravo, Boss. Wäre ja noch schöner, wenn jeder sich aufhalten könnte, wo er wollte. So ein Durcheinander. Also, Mäuse Minna und Mäuse Pitt gehen in die Küche. Mäuse Hugo und Paula Maus und alle, die dazugehören, bleiben ab heute im Speisezimmer. Die Mause Karin ja, kommt in den Vorratskeller. Oh, fein. Ich danke dir, überaus starker Willibald. Das Herrenzimmer geht an den Mause-Georg, unseren Präsidenten. Karla Maus und Mäuse Friederike, komm in die Abstellkammer. Was? In die Abstellkammer? Da ist es ja so eng. Und so wurden alle Tantenmäuse, Muttermäuse, Onkelmäuse, Mäuse, Neffen und Enkel aufgeteilt und auf ihre Plätze verwiesen. Und Numero Schluss, Lillimaus, das weiße Scheusal, geht in die Bibliothek. Genau, in die Bibliothek. Allein, sozusagen zu ihrem eigenen Schutz. Das Rudel ist wütend auf sie. Schließlich hat sie uns alle in Gefahr gebracht und die Tür zum Garten geöffnet. Was? Ja, aber in der Bibliothek gibt's doch gar nichts zu fressen. Lilli Maus wird hungern. Ja, dann kommt sie auch nicht auf dumme Gedanken. Eigentlich sollten wir sie in den Garten jagen, zur getigerten Katz. Raus mit ihr durch die Fensterklappe. Ihr weißes Fell, ihre ekligen roten Augen, die zeigen es doch deutlich, Lilli Maus gehört nicht zu uns. Aber sie ist doch von Geburt an bei uns gewesen. Eben, genau das. Ich habe ihre Mutter gut gekannt. Ja. Sie ist doch aus unserer Großfamilie. Das kann man doch nicht machen mit Lilli Maus. Das finde ich aber auch. Ganz gemein. Also, das nicht. Du kannst was soll ich denn dazu sagen? Die Katze! Also, die Katze! Gut, Mäuse Josef. Sehr gut. Die Speisekammer mit all den leckeren Sachen drin, die hat er gar nicht verteilt, dieser Fresssack. Klar, die Speisekammer mit all ihren Schätzen, die ist für den Mäuse-Josef. Genau. Die fette Hermann-Maus und für den überaus starken Boss selbst da. Sein. Er sorgt sich sicher, dass sein kräftiger langer Schwanz zu dünn werden könnte, wenn er nicht die fettesten Bissen zu kauen hat. So kam es, dass Lilli Maus viele Nächte allein in der weitläufigen Bibliothek verbrachte. Sie rutschte heimlich von schräg gestellten Büchern, hüpfte Büchertreppen hinauf und hinunter und begann vor lauter Langeweile das Zählen zu üben. Sie zählte die Bücher in der Bibliothek. Wenn sie aber über die Zahl 1000 hinauskam, verzählte sie sich meist und sie begann wieder von vorn bei 1. Und dann und wann besuchte sie der Mäuse-Philipp, ein mutiger, junger Mäusemann. Er wusste, dass Lilli Maus Unrecht getan wurde und das ärgerte ihn. Wenigstens er wollte sich daran nicht beteiligen.